kleine schwarze Schöffli besuchen wir heute. Zum Stall ist's gar nicht weit. Dort spielen wir draussen und spielen wir drinnen. Mit dem Säuli und der Spinne. Wir verstecken uns vor dem König vor der Show.